Minuten Verspätung. George wird eine Menge Gepäck haben. Wir sollten John Bescheid sagen. Ach, das hat doch Zeit, Pa. Hallo! Da ist der George! Oh. Oh, George! Hallo, Jesse, Flora. Hallo, Pa. Schön, Junge, dass du wieder entblatt weg bist. Schön. Wo ist dein Gepäck? Hier. Was? Mehr nicht? Deine ganzen Bücher und Sachen aus dem Internat? Wird alles nachgeschickt. Ich habe nur mein Zeugnis mitgebracht. Hier, bestanden mit gut. Oh, bravo. Fein, George. Und jetzt bleibst du den ganzen Sommer bei uns, nicht? Tja, und will nichts als faulenzen, schwimmen und reiten. Mm, oh ja. Was macht übrigens Black Beauty? Er steht auf dem Bahnhofsplatz und wartet auf dich. Flora hat ihm sogar eine Begrüßungsrede beigebracht. Sowas Verrücktes. Oh, komm, George. Auf dem Bahnhofsvorplatz erwartete John die Gordons. Neben der Kutsche stand Black Beauty, von John nur locker am Zügel gehalten. Als Floras blonder Lockenkopf unter dem dunklen Bogen der Eingangshalle auftauchte, richteten sich die Lauscher des schönen Pferdes nach vorn, gerade so, als ob es Flora mit den Ohren betrachten wollte. Na George, was sagst du? Habe ich Black Beauty gut gehalten, während du im Internat warst? Oh, ist ja noch schöner geworden. Mhm. Black Beauty hat sich zum besten Reitpferd der ganzen Gegend entwickelt. Wirklich, erste Klasse. Dafür haben John und Flora gesorgt. Hallo, Black Beauty! Erkennst du mich noch? Nee, du bist ja ganz stumm, Beauty. Das ist George. Hörst du, George? Nun begrüße ihn mal, los. Na, was solltest du sagen? Ihr beiden scheint euch ja prächtig zu verstehen. Bravo, Beauty. Nun sitz schon auf, George. Flora hat ihm extra deinen Sattel gegeben. Komm, George. Black Beauty kann's kaum noch erwarten, seinen wirklichen Herrn auf den Rücken zu nehmen. Das braucht ihr mir nicht zweimal zu sagen. So, Beauty, jetzt geht's los. Eya! Eya! George! Nicht so stürmisch, George! Er kennt dich noch zu wenig. Herrlich! Erste Klasse! Was sagst du, Flora? Vorsicht, George! Halt! Halt, sag ich! Ich kann ihn nicht halten! Er geht durch! Um Gottes Willen! Halt! Black Beauty! Still, Beauty! Beinahe hätte er mich abgeworfen. Psst, nicht sagen, George. Ruhig, Beauty, ganz ruhig. Ja, so. Baff. Du kannst jetzt absteigen, George. Er ist wieder ruhig. Mensch, Flora. Er gehorcht dir ja aufs Wort. Wie machst du das? Ich mache gar nichts. Nur Black Beauty kennt mich. Er weiß, dass ich ihm nie wehtun würde. Vor dir hatte er nur Angst, weil... Weil er mich nicht kennt. Na, woher auch? Er hat mich nur wenige Male gesehen und das ist fast ein halbes Jahr her. Er wird sich schon an dich gewöhnen, George. Ich weiß nicht, Pa. Ich glaube, Black Beauty kennt nur einen wirklichen Herrn, Flora. Ein bisschen enttäuscht war George schon über dieses Wiedersehen mit seinem Pferd. Aber er war klug und einsichtig genug, es Black Beauty nicht merken zu lassen. Er wusste, dass auch Pferde etwas wie Freundschaft zu Menschen empfinden können. Und wenn ein Pferd sich für einen Menschen entschieden hatte, durfte man es dafür nicht strafen. George überließ seiner Schwester den Platz auf Black Beautys Rücken und stieg zu den anderen in die Kutsche. Gemächlich, über Kopfsteinpflaster holpernd, ging es durch das kleine Dorf Birtwick. Als sie den Marktplatz überquerten, wurde George von einem großen, farbenprächtigen Plakat gefesselt. Hey John, halt doch mal an! Hey! Das Plakat ist zum Zirkus Tiramana! Ja. Nächsten Sonntag ist Vorstellung, wir wollten alle hingehen. Oh, ist die schön! Was? Die Vorstellung? Nein, das Mädchen. Welches Mädchen? Na, die da auf dem Plakat. Oh, wie sie da auf dem Pferd turnt. Mit fliegenden schwarzen Locken. Ich glaube, wir fahren lieber weiter, John. Sonst verliebt sich mein Sohn noch an dieses Zirkusmädchen auf dem Plakat. Quatsch. Verlieben. Sie sieht doch wirklich erstklassig aus. Also ich muss sagen, mir gefällt das Pferd, auf dem sie steht, viel besser. Ach, ihr wollt mich nur auf den Arm nehmen. Fahren wir weiter, John. Hier! Hier! Nun sei mal nicht gleich eingeschnappt, George. Es ist ja längst beschlossene Sache, dass wir hingehen. Vater und Mutter haben es ja schon erlaubt. Wirklich, Pa? Natürlich, George. Ein gutes Examen muss doch belohnt werden. Danke, Pa. Erste Klasse finde ich das. Wann ist Vorstellung? Sonntag. Du musst dich schon noch 2,5 Tage gedulden, bis du deine angebetete Natura sehen kannst. Du bist einfach albern, Jesse. Auf der großen Gemeindewiese, wo sonst Fußball gespielt und 2-mal im Jahr Viehmarkt abgehalten wurde, war in der kurzen Zeit bis Sonntag eine kleine, fremdartige Stadt entstanden. riesiges, rundes Zelt in der Mitte, drängten sich Wohnwagen mit kleinen, rauchenden Blechschornsteinen, Käfige mit schweren Eisengittern davor und verschiedene schnell erbaute Schuppen und Remisen für all die erstaunlichen Dinge und Gerätschaften, die nun einmal zu einem Zirkus gehören. In den Gassen zwischen den Wagen lärmten kleine, schmutzige Kinder mit großen, dunklen Augen. Und aus dem großen Zelt in der Mitte drang lustige, etwas schräge Musik. Flora, Jessie und George warteten aufgeregt an der Barriere, die sich wie eine hölzerne Mauer um die Zirkusstadt zog. Immer mehr Besucher kamen und drängten sich neugierig zur Einlasspforte. Wann machen die denn endlich auf? Ich denke, um 3 soll die Vorstellung beginnen. Drängel doch nicht so, George! Oh, sieh mal, Flora! Was denn? Das Pferd, das da gerade zum Hintereingang vom Zelt geführt wird. Oh ja, ein schöner Fuchs. Eine Stute, glaube ich. Ich werd verrückt. Da ist sie! Wer? Da, das schwarzhaarige Mädchen vom Plakat. Geh doch hin und sag ihr guten Tag, wenn du dich traust. Oh, beeil dich, George. Ihr seid zwei reichlich blöde Gänse. Aber ich werd's euch zeigen. Wartet nur. George, bist du wahnsinnig? Das ist bestimmt verboten. Na und? Na, ihr werdet schon sehen, wem ich alles guten Tag sage. Ob ich da wirklich einfach reingehe oder lieber warte, bis sie rauskommt? Ey, mein Sohn! Was gibt es da zu gaffen? Ich wollte nur... Du wolltest nur jemanden guten Tag sagen, was? Ja, aber woher wissen Sie das? Guten Tag, mein Söhnchen. Du sagst schon guten Tag, das wolltest du doch. Oder hat die alte Serafine etwa keinen guten Tag verdient? Doch, natürlich. Guten Tag. So, na also. Und nun verschwinde. Oder soll ich dich in den Löwenkäfig sperren? Nein, bloß nicht. Ich gehe ja schon. Pass auf, Söhnchen, gleich liegst du auf der Nase. George sah sich im Laufen nach der Alten um, stolperte und... lag auf der Nase. Gut, dass Jessie und Flora das nicht sehen konnten. Die beiden drängten sich wie alle anderen um die Kasse und achteten nicht auf ihn. Sollten sie ruhig glauben, er hätte dem schwarzhaarigen Mädchen guten Tag gesagt. Aber woher hatte die Alte mit den viel zu goldenen Ohrringen gewusst, was er vorhatte? Während der ganzen Vorstellung musste er immer wieder daran denken. Eigentlich das Ganze normal! Ich kann nicht mehr. Der Clan war zu komisch. Nur wie er plötzlich auf seiner Pappnase lag, als er sich umguckte. Was findet ihr daran bloß komisch? Also ich fand den Clown gar nicht so gut. Er hat ja auch keine langen schwarzen Haare. Oh, guck mal da. Wunderbar! Einmalig! Sind die hier, werte Zuschauer? Hier kommt! Miller, Ludovica, Casareno, Aviva Folgen, Stute Ginger. Oh, toll. Das ist ja noch schön. Miller, Ludovica und Ginger. Das muss sie sein. Das ist ja eine ganz andere als auf dem Plakat. Die hat ja gar keinen schwarzen Locken, George. Ach, die Haare hat sie unter dem glitzernden Käppi mit dem Federbusch versteckt. Ja. Oh, sieh doch, jetzt steht sie freihändig auf dem Pferd. Fantastisch. In vollem Galopp. Oh, und erste jetzt? Klasse. Bloß noch auf einem Bein. Oh. Toll, das möchte ich auch können. Bravo! Oh, endlich. Jetzt reitet sie mal auf diese Seite der Arena rüber. Oh, herrlich, das Pferd. Oh, und ihr Kostüm, wie das schillert und glänzt. Oh je. Jetzt ist sie runtergefallen. Aha, denkst du? Sieh doch, sie hängt an der Flanke des Pferdes. Oh, ja. Wie ein Indianer. Schon ist sie wieder oben. Die kann das. Da, jetzt lässt sie sich an der anderen Flanke herunter. Oh, ihr Federbusch. Sie hat ihn verloren. Ah, gut. Ohne das Ding sieht sie 10-mal besser aus. Oh, wirklich wie ein Indianermädchen. Oh, jetzt. Oh, bravo. Oh, toll. Handstand im Galopp. Einfach toll. Oh, ich möchte auch zum Zirkus. Mit Black Beauty zum Zirkus, was? Oh, was die kann, das lernst du nie, Flora. Oh, wieso eigentlich nicht? Und das Mädchen ist nicht viel älter als ich. Ja, aber... Du kannst ja nach der Vorstellung zu ihr gehen und fragen, ob sie dir ihre Kunststücke beibringt. Oh ja, George hatte ja schon guten Tag gesagt. Du wirst uns doch vorstellen, George, ja? Oh ja, ja, ja, nach der Vorstellung. Guck mal, jetzt reitet sie rückwärts und jongliert dabei noch mit drei Bällen. Nach der Vorstellung geriet George in arge Verlegenheit. Das Mädchen hätte er zwar für sein Leben gern gesehen, aber der unheimlichen Alten mit dem stechenden Blick und den goldenen Ohrringen wollte er auf gar keinen Fall noch einmal begegnen. Ihm war gar nicht wohl dabei, als Flora und Jesse ihn zum hinteren Zelteingang zogen, um sich von ihm vorstellen zu lassen. Aber ein kleiner, runder Zufall kam ihm zu Hilfe. Seht mal, was ich hier gefunden habe. Zeig mal, eine Silbermünze am Kettchen. Nein, keine Münze. Es ist, glaube ich, ein Amulett oder sowas. Sieh mal hier. Auf der einen Seite ist ein kleiner Mann mit Pfeil und Bogen da. Ja, stimmt. Und hier? Das sieht aus wie ein Ziegenbock mit riesigen Hörnern. Ziegenbock ist gut. Hab ich mich erschrocken. Wer sind Sie? Oh, sieht man mir das nicht an meiner schönen roten Pappnasenspitze an? Natürlich, der Clown. Kluges Kind. Und wer seid ihr, wenn ich unverbindlich fragen darf? Das sind Jesse und Flora und ich bin George Gordon von Birdwick Park. Hocherfreut, ich bin Paolo Casareno. Und der Ziegenbock mit den Riesenhörnern in deiner Hand, Signor Giorgio, der gehört meiner kleinen Schwester Lulu. Bitte, sie muss ihren Talisman hier verloren haben, als sie mit ihrer Nummer fertig war. Hatte sie die Nummer mit Ginger, mit dem Pferd? Genau. Bitte, Signor Giorgio. Können wir mit ihrer Schwester mal sprechen? Ja. Ich würde ihr den Talisman gern persönlich bringen. Ah, va bene, va bene. Kommt mit. Lulu wird hoch erfreut sein. Hey, Serafina, ist Lulu bei dir oder bei Ginger? Bei den Pferden. Ach, die Alte. Der junge Herr und die Mädchen haben nichts bei Lulu zu suchen. Hörst du, Paolo? Was hast du gegen die jungen Leute, meine gute Serafina? Woher weiß sie, dass wir hier sind? Sie sieht uns doch gar nicht. Sie wollen dem Töchterchen den Talisman stehlen. Pass auf! Falsch! Putz deine Kristallkugel und spioniere uns nicht immer nach, alter Giftzahn. Och, die Pest über dich, du Grünschnabel! Kommt, sie spuckt wieder Gift und Galle, die alte Serafina. Wahrscheinlich hat sie sich selbst die Karten gelegt und in ihre finstere Zukunft geschaut. In die Zukunft geschaut? Ist sie eine Wahrsagerin? Wahrsagerin, Hellseherin, Handleserin, Kartenlegerin und immer schlechter Laune. Serafina ist alles auf einmal. Toll. Toll? Und der alte Drache hat uns für Diebe gehalten. Und das findest du toll? Nicht böse sein, Signor Giorgio. Manchmal macht sie sehr gute Voraussagen. Aber wenn sie schlechte Laune hat... So, hier sind die Pferde. Lu! Hey, Lulu! Gleich! Ich komme! Hast du meinen Talisman? Oh, wer ist das? Hier, Signor Giorgio hat ihn gefunden. Ganz zufällig. Hier, bitte. Ach, mein Talisman! Oh, ich möchte dich 100.000 Mal dafür küssen, dass du ihn gefunden hast. Danke, Giorgio. Vielen, vielen Dank. George lief an wie ein Krebs, den man in kochendes Wasser geworfen hat. Aber die überschwängliche Lulu nahm ihn unbefangen bei der Hand und führte ihn zu ihrem Pferd. Jesse und Flora folgten neugierig und kichernd. Der Ginger, das ist George. Er hat unseren Talisman wiedergefunden. Jetzt kann uns nichts mehr passieren. Hat dein Talisman denn eine bestimmte Bedeutung? Klar. Hier, der kleine Schütze auf dieser Seite, der ist für Ginger, für mein Pferd. Und der komische Ziegenbock mit den Hörnern? Das bin ich. Du? Ja, das ist kein Ziegenbock, sondern ein Widder. Ach so, dein Tierkreiszeichen. Es ist sehr wichtig zu wissen, in welchem Zeichen man geboren ist. Zum Beispiel Ginger und ich. Wenn Ginger nicht Schütze als Zeichen hätte, würde ich niemals mit ihr in die Arena gehen. Warum denn das nicht? Wir würden nicht zusammenpassen. Aber ein Pferd im Schützezeichen und ein Reiter im Widerzeichen, das geht wunderbar. Stimmt das wirklich? Oh, dann haben Black Beauty und ich sicher auch Zeichen, die gut zusammenpassen. Black Beauty? Ist das dein Pferd? Das gehört mir nicht, aber wir verstehen uns prima. Und außerdem ist es das schönste Pferd in der ganzen Gegend. Schöner als Kinder? Und mindestens genauso schön. Das glaube ich nicht. Kein Pferd ist so schön wie meine Ginger. Komm mit, ich zeige es dir. Dann wirst du es ja selbst sehen. Black Beauty kann es mit deiner Ginger glatt aufnehmen. So begann eine ereignisreiche Freundschaft zwischen den Kindern von Good Birdwick Park und dem Zirkusmädchen. Lulu musste ehrlich zugeben, dass Black Beauty eine Schönheit war. Und sobald diese Streitfrage geklärt war, beschlossen die Kinder, Lulu und Ginger auf Birdwick Park einzuladen. Gemeinsam trabten nun George und Jessie auf dem alten, zuverlässigen Sir Oliver hinter den beiden Schönheiten her. Ginger und Black Beauty hielten miteinander Schritt, so selbstverständlich und so einträchtig, als ob sie zusammen groß geworden wären. Du, Flora, sollen wir mal tauschen? Du nimmst Ginger und ich Black Beauty. Meinst du, das geht? Klar! Wir probieren es einfach aus. Komm! Hops herüber, Flora. Wie, du meinst, ich soll so einfach im Reiten auf dein Pferd hinüberspringen? Natürlich. Was denn sonst? Das kann ich nicht, Lulu. Es ist kinderleicht. Und du kannst es auch, Flora. Meinst du? Pass auf, ich mach's dir vor. Du stützt dich hier am Sattelknauf mit den Händen ab. So. Nimmst beide Beine auf eine Seite. Siehst du? Und jetzt... Halte Beauty fest, dass er nicht erschrickt. Ein Schwung und... Schon bin ich hinter dir. Oh, toll, Lulu. Und Beauty ist vollkommen ruhig geblieben. So sanft bist du aufgesprungen. Brav, Beauty. Hey, was macht ihr denn da für einen Zirkus? Extra Vorstellung, Giorgio. Pass auf, gleich kommt die Sensation. Deine Schwester Flora gibt ihre erste Nummer. Hör auf, Lulu. Das schaffe ich doch niemals. Das gibt es nicht, Flora. Ich denke, du wärst in einer richtigen Zirkusvorstellung. Da gäbe es jetzt kein Zurück mehr. Aber wenn ich falle, Lulu... Warte, ich wechsle wieder zu Ginger und fange dich dann auf. Dir kann nichts passieren. Hey! Hopp! Bravo! Noch einmal, Lulu! Und nun, meine Damen und Herren, sehen Sie Flora Gordon von Birdwick Park mit ihrer allerersten Nummer. Los, Flora! Es gibt kein Zurück. Das Publikum wartet. Alle Augen sind auf dich gerichtet. Hörst du den Trommelwirbel von der Kapelle? Jetzt Hände aufstützen. Beine auf eine Seite. Gut, ja. Und jetzt alle. Hopp! Geschafft! Bravo! Ein Tusch für Flora! Fantastisch! Flora, also das war erste Klasse. Und du hast gesagt, ich lerne das nie. Ich nehme alles zurück. Naja, bei einer Lehrmeisterin wie Lulu wirst du auch noch Handstand im Galopp lernen. Komm, Giorgio, willst du es auch mal probieren? Bin ich wahnsinnig. Jessie, dann du. Ich? Ich falle doch schon von einem stehenden Pony herunter, Lulu. Lulu und Ginger brachten frischen Wind nach Birdwick Park. Und für die Gordon-Kinder begann eine herrliche Zeit. Von nun an kam das Zirkusmädchen jeden Tag nach der Vorstellung zu Besuch, übte mit Flora und George neue Reiterkunststücke ein oder ließ sich von der stillen Jessie in die Geheimnisse des Cembalo-Spiels einweihen. Nicht so hart, Lulu. Hör mal, so. Du musst die Handgelenke ganz locker lassen. So? Ja, das war schön. Weißt du warum? Ich habe mir eben vorgestellt, das Cembalo wäre ein Pferd und meine Hände die Zügel. Das ist gut. Das werde ich auch mal auf einem Pferd probieren. Das Pferd stelle ich mir als Cembalo vor und die Zügel sind die Tasten. Und wenn das Cembalo dich abwirft, so, wumm. Das würde mein Cembalo nie tun. Doch! Wumm. Och, Ma, ich bin bloß gerade vom Pferd gefallen. Hör mal, schon wieder. Bitte, Jessie, wenn Lulu einen derartigen Einfluss auf dich ausübt, kann ich ihre Besuche nicht länger dulden. War doch nur Spaß, Ma. Das Instrument ist doch kein Pferd. Also bitte nehmt etwas Rücksicht. Komm, Flora. Kind, was ist passiert? Nichts Besonderes, Ma. Sie ist beim Handstand auf Beauty abgerutscht und hat sich das Knie aufgeschlagen. Handstand auf dem Pferd? Ja, sag mal. Lulu macht das im Galopp, Ma. Und ich falle schon im Stehen runter. Ach, ich lerne es nie. Ist Birdwick Park vielleicht ein Irrenhaus? Nein, das hört jetzt auf. Ich verbiete euch ein für alle Mal, die Dummheiten dieses Zigeunermädchens nachzumachen. Wir sind hier schließlich nicht im Zirkuszelt. Aber Ma, Lulu ist kein Zigeunermädchen und sie macht auch keine Dummheiten. Es ist doch nicht ihr Fehler, wenn ich vom Pferd runterfalle. Trotzdem hier auf Birdwick Park dulde ich das nicht. Treibt den Unfug meinetwegen im Zirkus, aber nicht hier. Aber im Zirkus, das ist die Idee. Na klar, wir können uns doch bei dir im Zirkus treffen. Hm? Oh ja, geht das, Lulu? Oder hätte die alte Serafina was dagegen? Das glaube ich nicht. Aber bei uns ist so wenig Platz, da können wir nicht überall herumtoben wie hier. Und außerdem gibt's da kein einziges Cembalo. Aber was es stattdessen alles gab, ein Cembalo war gar nichts dagegen. Das fand sogar Jessie und das sollte etwas heißen. Denn in ihr Cembalo war sie ebenso vernarrt wie Flora und Lulu in ihre Pferde. Den ganzen Vormittag hatten die Kinder sich im großen, runden Zelt getummelt, den Trapezakrobaten bei ihrem halsbrecherischen Training zugesehen, den Kulissenmalern bei ihrer Arbeit geholfen und immer wieder versucht, dem Zauberer seine Tricks zu entlocken. Gegen Mittag begannen die Vorbereitungen für die Nachmittagsvorstellung. Und auch Lulu musste daran denken, sich umzuziehen und zurechtzumachen. Ich muss in meinen Wagen, sonst kriege ich Ärger mit Paolo, wenn ich zu spät zum Mittagessen komme. Kommt ihr mit? Na klar. Oh ja, gern. Ich bin noch nie in einem Wohnwagen gewesen. Ach, es ist ziemlich eng darin, weißt du? Aber auch sehr gemütlich. Hast du immer schon in so einem engen Wagen gelebt, Lulu? Nein, früher. Ganz früher, als Vater noch lebte. Da wohnte ich auch in einem großen Haus. Viel größer als Birdwick Park. Mit vielen, vielen Pferden. Oh hier, seht doch mal. Was ist mit dem armen Mann los? Warum ist er gefesselt? Ach, das ist Kettenjoe. Einer, der sich fesseln lässt und dann mit seiner Kraft die Ketten sprengt? Genau. Er übt für die Vorstellung. Oh, das möchte ich mal sehen. Ja, ich auch. Und warum ist er vorigen Sonntag nicht aufgetreten? Ach, da hatte Serafina ihm ein ungünstiges Horoskop gestellt. Und daraufhin legt er sich prompt krank ins Bett. Kann er die Eisenketten wirklich zerreißen? Er kann schon. Aber er tut's nicht für jeden. Ha, passt auf, ich bring ihn schon dazu. Hey, Kettenjoe, das schaffst du niemals. Die Ketten sind viel zu... Giorgio, das hat keinen Zweck. Er ist doch taubstumm. Ach so. Oh, vielleicht tut er's, wenn du ihm Geld gibst. Hast du welches? Ja. Hier, reicht das? Probier's mal. Ja, gut. Hier... Ja, er macht es. Oh, kommt näher ran. Ja. Oh, wie der sich aufblähen kann. Bald ist er doppelt so dick wie du. Pass auf, gleich. Gleich macht er einen Ruck. Und jetzt. Erste Klasse. Ich hätte nie gedacht, dass er das schafft. Und ohne jeden Trick. Hier steckst du also, Lulu. Ich such dich schon den ganzen Morgen. Oh, hallo Giorgio. Hallo Signorina Flora. Hallo. Hallo. Kennen wir uns denn? Aber natürlich. Siehst du nicht meine große rote Pappnase und meine traurigen Augen und meinen kugelrunden Bauch? Nein, wahrhaftig nicht. Aber ihre Ähnlichkeit mit Lulu, die sehe ich. Sie sind der Clown? Und ich dachte immer, Sie sind ein dicker, alter Mann. Oh, also hör mal, Flora. Paolo ist mein Bruder und nicht mein Großvater. Kommt mit. Ich habe viele Spaghetti gekocht. Ich lade euch alle zum Mittagessen ein. Danke, Paolo. Serafina ist auch schon da. Sie hat heute sehr gute Laune. Oh, Gott sei Dank. Und wo ist dein schönes schwarzes Pferd, Signorina Flora? Black Beauty musste heute zu Hause bleiben, auf der Koppel. Mutter hat es so angeordnet. Ach, auf der Koppel hat es das Pferd auch besser als hier in der Enge und im Lärm. Deine Frau Mama versteht was von Pferden. Darauf antwortete Flora lieber nicht, denn ihr stieg wieder der Kloß in den Hals, der ihr heute früh so zu schaffen gemacht hatte, als Mutter ihr verbot, Black Beauty mit in den Zirkus zu nehmen. Dabei hatte sie sich so darauf gefreut, mit Lulu und Ginger um die Arena zu reiten und sich einmal im Leben wie ein richtiges Zirkusmädchen zu fühlen. Doch der Vormittag im Zirkuszelt war auch ohne Black Beauty ein Erlebnis gewesen. Und vielleicht hatte Paolo sogar recht. Wer weiß, ob es für Black Beauty eine Freude gewesen wäre, in der staubigen Arena im Kreise zu reiten. Ginger? Ja, Ginger war daran gewöhnt. Gedanken verloren ging Flora hinter den anderen her und starrte dabei auf Lulus Rücken. Sie erschrak, als Lulu sich plötzlich umdrehte und sie ernst ansah. Flora, was ist mit den Pferden? Ich weiß, dass du gerade an Ginger gedacht hast. Ginger? Ja, das habe ich. Aber woher weißt du? Ich habe es gefühlt. Ist irgendwas mit Ginger? Ich weiß es nicht, Lulu. Woher soll ich das denn wissen? Man weiß immer mehr, als man denken kann. Komm, wir gehen zu den Pferden. Ich muss wissen, ob alles in Ordnung ist. In 2 Stunden ist Vorstellung. Gut, aber ich verstehe trotzdem nicht, wie du meine Gedanken fühlen konntest. Erst als die alte Serafina die dampfenden Spaghetti auffüllte, merkten die anderen, dass Flora und Lulu fehlten. Ja. So. Ja, wer zu spät kommt, kriegt keine Spaghetti mehr. Bitte, mein Söhnchen. Danke. Aber Sie sind doch mit uns zum Wagen gegangen. Sie werden gleich kommen, Signor Giorgio. Oder Sie spielen uns einen Streich. Sie können doch Heldin, Serafina. Können Sie nicht eben nachsehen, wo die beiden sind? Paolo, Ginger ist weg. Was? Was? Was? Wir haben gesucht und alle gefragt. Und Ginger ist verschwunden. Niemand hat sie gesehen. Oh, wie soll ich jetzt auftreten? Beruhige dich, Töchterchen. Noch ist nichts verloren. Ja, du kannst deine Nummer doch mit Justice machen. Mit dem lahmen Rotschimmel? Damit bringe ich gar nichts zustande. Oh, Flora, du weißt, wo Ginger ist. Ich schwöre dir, Lulu, ich habe keine Ahnung. Doch, du weißt es. Ach, Serafina, hilf ihr doch. Sie soll sagen, was sie vorhin gedacht hat, ohne es zu merken. Sei still, Töchterchen. Ich werde es versuchen. Was tut sie mit Flora? Psst. Keine Angst, Flora. Du brauchst mir nur zu antworten. Wann hast du an Ginger gedacht, Flora? Vorhin, als sie auf dem Weg hierher waren. Wo waren deine Augen? Ich sah Lulus Rücken an. Sie ging vor mir her. Was hast du gesehen? Ihr schwarzes Haar. Und was noch? Ihr schwarzes Haar und ihre braune Bluse. Sonst hast du nichts gesehen? Doch, ich dachte, wenn Beauty und Ginger nebeneinander gehen, sieht es genauso aus. Schwarz und braun. Hast du gesehen, wie sie nebeneinander gehen, Flora? Nein, sie stehen nebeneinander. Du, Lulu! Vielleicht ist Ginger zur Beauty nach Perfect Park gelaufen. Meinst du? Na klar. Wohin sollte sie denn sonst gelaufen sein? An Gingers Stelle wäre ich auch zur Beauty auf die Koppel gelaufen. Beauty ist ihr Freund und... Fein, Flora. Siehst du? Jetzt haben wir beide gemeinsam herausgekriegt, was du die ganze Zeit schon wusstest. Das ist ja unheimlich. Und wenn das alles nicht stimmt, was ich gedacht habe... Dann falle ich glatt vom Cembalo. Darf ich Ginger für dich holen, Lulu? Oh, Giorgio, du kriegst 100.000 Küsse, wenn du sie mir rechtzeitig herbringst. George machte sich schnell auf den Weg, um der Verlegenheit der 100.000 Küsse zu entgehen. Vor allen Leuten wäre ihm das peinlich gewesen. Ginger stand tatsächlich friedlich grasend neben Black Beauty. Floras Fähigkeit, sich in ein Pferd hineinzuversetzen, hatte ihr genau die richtige Vorstellung eingegeben. Lulus Nummer war gerettet. Eines Tages war die Gemeindewiese leer. Plattgetretenes Gras, schwärzliche Feuerstellen und helle Flecken von Sägespäne waren alles, was von der kleinen Zirkusstadt übrig geblieben war. Nur noch 2 Wagen standen vor der Holzbarriere. Flora und George konnten es nicht glauben. Wie ein Spuk schien alles über Nacht verschwunden. Zögernd ritten sie weiter. Hallo! Das ist Lulu. Oh, sie ist wenigstens noch da. Flora! Giorgio! Sieh dir Beauty und Ginger an. Und wenn sie könnten, würden sie sich auf die Schulter schlagen. Die beiden haben auch schon gemerkt, was los ist. Wir ziehen weiter. Aber so plötzlich? Ich wusste schon lange. Aber ich mochte es euch nicht sagen. Es hätte uns alle nur traurig gemacht. So waren wir bis zum letzten Moment fröhlich. Stimmt's? Stimmt. Und dafür ist es jetzt umso trauriger, dass du weggehst, Lulu. Ach, Giorgio. Mach nicht so ein Gesicht. Das ist auch Zirkus. Verstehst du? Ich glaube, dann möchte ich doch lieber nicht zum Zirkus. Kommt, unten bei den Wagen warten Paolo und Serafina. Wir haben extra auf euch gewartet, um Lebewohl zu sagen. Und Serafina hat noch eine Überraschung für euch. Eine Überraschung? Na komm, George. Alle, Ginger. Alle. Los, ja. Beauty. Bald saßen die drei im Wohnwagen der alten Serafina. Ihre kleinen schwarzen Äuglein funkelten mit den goldenen Ohrringen um die Wette, als sie einen Packen Karten aufnahm und sorgfältig zu mischen begann. So, gleich sind wir soweit. Noch einmal andersherum. So, fertig. So, zum Abschied darf jeder von euch zwei Karten ziehen. Aber wo ist denn die andere Signorina? Jessie? Sie ist zu Hause. Sie wollte erst nach der Vorstellung kommen. Sie wusste ja nicht, dass heute keine Vorstellung mehr ist. Hm. Na, wir werden sehen. So, Giorgio, mein Söhnchen, nimm zwei von den verdeckten Karten und zeig sie mir. Kreuz Dame und... Karo Dame. Hier. Wer hätte das gedacht? Zwei Damen. Was hat das zu bedeuten? Kreuz verliert, Karo gewinnt. Die schwarze Dame verlierst du, mein Söhnchen. Aber du gewinnst eine rote. Und wie heißen die Damen? Das verraten die Karten nicht. So. So, neu gemischt. Und gut gemischt für Signorina Flora. Aber ich weiß doch noch gar nicht, was das bedeutet. Ich verliere eine schwarze und gewinne eine rote Dame. Söhnchen, deine Karten haben gesprochen. Und mehr werden sie nicht sagen. Bitte, Flora, mein Blümchen. Zwei Karten für dich. Eins, zwei. Kreuz 10, Herz 7. Und? Kreuz 10 ist eine lange Reise. Oh, und Herz 7? Herz 7 ist Erfolg. Eine lange, erfolgreiche Reise, sagen dir deine Karten voraus. Oh, wie schön. Und wohin? Psst, mein Blümchen. Die Karten haben gesprochen. Mir sagen sie nicht. Lass mich auch ziehen, Serafina, bitte. Na gut, Töchterchen. Aber jammere mir nicht die Ohren voll, wenn du wieder schlechte Karten bekommst. Ich wünsche dir Glückskarten, Lulu. Danke, Giorgio. Das hilft bestimmt. So. So, nun zieh, Töchterchen. Ach, Pikbube. Oh, das ist bestimmt schon Pech. Und... Karo Dame. Karo gewinnt, nicht wahr, Serafina? Ja, aber Pik Bube ist stärker. Er kriegt die rote Dame. Oh. Und nicht ich? Wer ist denn dieser Pik Bube? Die Karten sagen, er ist schwarz und schön und gewinnt die rote Dame. Ach, das ist mir alles zu bunt. Ich glaube nichts davon. Du hast es gut, Giorgio. Ich glaube nämlich alles, auch wenn ich nichts davon verstehe. Aber wenn ich herausgefunden habe, wer die rote Dame ist, dann schreibe ich dir. Egal an welchem Ort Zirkus die Romano sich gerade aufhält, ja? Du bist wirklich erste Klasse, Lulu. Daran können die Karten nicht rütteln. Oh, Giorgio, ich könnte dir 100.000 Küsse geben, weil du sowas Nettes gesagt hast. Kommt nicht in Frage, Töchterchen. 100.000 dauern viel zu lange. Wir müssen aufbrechen. Die anderen sind schon weit vor uns. Der frische Wind auf Gut Birtwick Park hatte sich gelegt. zur großen Erleichterung von Lady Gordon. Sie ahnte nicht, dass es nur die Ruhe vor einem neuen, heftigen Sturm war, der Birtwick Park heimsuchen sollte. Die Kinder hatten ihr von den rätselhaften Ankündigungen in Serafinas Karten vorsichtshalber nichts erzählt. Das war sicher auch besser so. Lady Gordon war froh, dass es bei den gemeinsamen Mahlzeiten wieder gesittet zuging und nicht in diesem unmöglichen Ton, den das Zigeunermädchen eingeführt hatte. Ich bin wirklich froh, dass du wieder mit deinen Cembalo-Stunden angefangen hast, Flora. Das ist doch schicklicher für ein junges Mädchen als diese wilden Turnübungen auf dem Pferd. Ach, was soll ich denn sonst machen? Seit Ginger und Lulu nicht mehr da sind, ist mit Black Beauty auch nichts mehr anzufangen. Er steht immer bloß am Koppelzaun und döst vor sich hin. Vielleicht sollten wir den alten Sir Oliver zu ihm auf die Weide schicken. Pferde sind gesellige Tiere. Sie sind nicht gern allein. Ja, aber Sir Oliver, ich weiß nicht, Pa. Es ist ein gutes, zuverlässiges Pferd, nur ein Partner für Black Beauty ist es sicher nicht. Tja, du meinst also, wir sollten einen Partner für Black Beauty finden, George? Ja. Bestimmt, Pa. Das wäre das Beste für ihn. Und für George. Hab ich recht? Naja. Sir Oliver ist auch für dich nicht der richtige Partner. Ich weiß das, mein Junge. Um des lieben Himmels willen. Du willst doch nicht noch so ein Pferd wie Black Beauty kaufen, Gordon. Wenn überhaupt eins, dann auch möglichst von der gleichen Rasse und Qualität wie Black Beauty. Ich verstehe euch nicht. Pferde sind gut zum eleganten Ausreiten und zum Arbeiten, aber es ist doch nicht schicklich, sie wie Menschen zu behandeln. Meinst du, ich behandle Beauty wie einen Menschen? Ja, genau das meine ich. Das würde ich nie tun, Ma. Ich behandle Black Beauty nur wie ein gutes Pferd. Eben. Und du wirst dabei selber mehr und mehr zum Pferd, liebe Flora. George und Flora machten sich auf die Suche nach einem Partner für Black Beauty. Sie unternahmen lange Ausritte, um die Pferde in der Umgebung in Augenschein zu nehmen. Eines Abends, als sie von einem Ausflug zu den weit im Süden gelegenen Ländereien der Westfields zurückkehrten, verhielt Black Beauty ganz unerwartet und wollte keinen Schritt mehr vorwärts tun. Komm, Beauty, mach vorwärts! Was ist bloß los mit ihm? Keine Ahnung. Ich trabe mal etwas voraus, vielleicht folgt er dem guten Beispiel. Na los, Beauty. Sir Oliver sagt, wo es lang geht. Da. Na, was sagt er? Nichts. Keinen Schritt. Vielleicht will er dich auf irgendetwas hinweisen, Flora. Ja, bestimmt sogar. Aber ich habe ihn noch nie so wenig verstanden wie jetzt. Manchmal wäre es gut, wenn Pferde sprechen könnten. Was sollen wir machen? Ich steige mal ab und versuche ihn zu führen. So, komm, Beauty. Dann gehen wir eben zu Fuß. Komm! Was sagst du dazu? Ich verstehe es einfach nicht. Moment mal, Flora. Siehst du, wie er mit dem rechten Vorderhuf auf den Steinen scharrt? Ja, das macht er doch schon die ganze Zeit. Lass mal sehen. Vielleicht hat er sich was in den Huf getreten. Komm, gib Pfötchen, Beauty. Ja, ruhig. Ja, so ist brav. Ist was drin? Ich sehe nichts. Halt! Flora, erkennst du das? Lulus Talisman! Das kann doch nicht wahr sein! Das sah aus wie normaler Dreck unterm Huf. Erst als es abfiel, habe ich gesehen, was es ist. Aber das winzige Ding kann Black Beauty doch nicht durch den dicken Huf gespürt haben. Nein, unmöglich. Und jetzt ist er ungeduldig und will nach Hause. Lass uns aufsetzen. Los, Beauty! Jetzt läuft er los, als ob er nie stehen geblieben wäre. Flora, ist dir aufgefallen, dass ich diesen Talisman zum zweiten Mal gefunden habe? Ja, George. Und erinnerst du dich noch daran, was dir Serafinas Karten vorausgesagt haben? Eine lange Reise. Warum? Weil wir uns demnächst auf den Weg machen müssen, um Lulu ihren Talisman zurückzugeben. Ach, das ist doch ganz und gar unmöglich, George. Der Zirkus ist längst über alle Berge und wir wissen nicht einmal, wohin. Aber eins wissen wir. Über diese Straße sind sie gezogen, und zwar in Richtung Süden. Gut, das wissen wir. Und du meinst, Vater wird uns die Reise erlauben? Nein. Eine Reise, die möglicherweise mehrere Tage und Nächte dauern würde, konnte der Vater natürlich nicht erlauben. Aber einen Tagesschritt, um den Weg zu erkunden, den die Zirkuswagen genommen haben mussten, erlaubte er. Denn er wusste, dass Flora und George sich andernfalls auf eigene Faust auf die Suche gemacht hätten. Früh am nächsten Morgen waren die Geschwister schon reisefertig. Flora ging hinaus, um die Pferde von der Koppel zu holen und zu satteln. George saß mit verschlafenen Augen in der Küche vor seinem Milchkaffee. Wo bleibt sie denn so lange? Ist doch sonst immer die schnellste. Komisch. George! Na endlich, Flora, ich dachte schon... Black Beauty ist nicht mehr da. Was? Er ist weg. Ach, du machst Witze, Flora. Aber ich sag dir doch. Oh, George, ich weiß, wo er ist. Sag schon. Ich hab's die ganze Zeit gewusst, George. Es ist genauso wie damals, als Ginger plötzlich weg war. Weißt du noch? Na klar. Du meinst, Black Beauty ist zu Ginger gelaufen? Es kann gar nicht anders sein, George. Gestern hat Beauty den Talisman gefunden. Egal, wie er das zu Wege gebracht hat. Irgendetwas muss ihm gesagt haben, dass seine Freundin Ginger in der Nähe ist. Und das hat ihm keine Ruhe gelassen, bis er einfach mir nichts, dir nichts losgetrottelt ist. Ja, was würdest du denn als Pferd machen? Bald war das ganze Haus alarmiert. Diesmal hatte Lady Gordon nicht ganz unrecht, wenn sie glaubte, sich in einem Irrenhaus zu befinden. Ich wusste ja die ganze Zeit, dass Beauty Ginger suchen würde. Was Serafina gesagt hat, stimmt alles. Mhm. Ich komme mit. Ja. Mach das. Ich will unbedingt wissen, was für mich in den Karten steht. Pass auf, jetzt kriegen wir auch heraus, wer die rote Dame ist. Ja, genau. Ja. Ruhe. Nein, entschuldige. George, wir nehmen die Kutsche. Soll ich gleich anspannen, Pa? Ja. Und ihr beiden macht so lange einen Picknickkorb fertig, damit wir unterwegs was zu futtern haben. Oh ja, ja, ja. Prima Idee. Immerhin soll es den Karten nach ja eine lange Reise werden. Mhm. Ja. Lady Gordon war dem Trubel entflohen und wartete in ihren Zimmern, bis sie die Kutsche vom Hof rollen hörte. Flora und George gaben die Richtung an, der Vater lenkte und der gute alte Sir Oliver gab sein Bestes. Etwa eine Stunde waren sie jetzt unterwegs. Die Sonne war strahlend aufgegangen und hatte die letzten Frühnebel von den Wiesen gescheucht. Es ging ein wenig bergab und die Kutsche rollte leicht und schnell über die Straße. Gleich muss die Stelle kommen, wo Beauty gestern stehen geblieben ist. Nein, das war noch weiter unten, George. Siehst du, da wo die Straße etwas nach links abbiegt. Ach ja, stimmt. Du, da kommt ein Reiter. Es sind zwei, so viel ich sehe. Ja, ja. Zwei, sie kommen uns entgegen. Mhm. Die reiten einen ganz schön scharfen Galopp. Hey, jetzt sehe ich's. Es ist nur ein Reiter. Ja, aber zwei Pferde. Die Sonne blendet so, man kann gar nichts erkennen. In einer Minute werden wir genau wissen, wer es ist. Das war Black Beauty. Was? Das Wiehern. Da, ich höre es genau. Dann ist der Reiter niemand anderes als Lulu. Beauty! Lulu! Lulu. Hallo! Schwarzer Pickbube? Schwarzer Pickbube kriegt rote Dame. Was sagst du da, Flora? Ach, nichts. Doch, jetzt hab ich's. Der schwarze Pickbube ist Black Beauty. Und die rote Dame ist? Ginger natürlich. Tja, und wer ist die schwarze Dame, die ich verlieren soll? Da kommt sie. Giorgio! Lulu! Da bin ich, mit den beiden Schönheiten. Wo kommst du her? Ist der Zirkus denn so in der Nähe? Ja, wir mussten halten, weil bei einem der Transportwagen die Achse gebrochen ist. Etwa eine Stunde von hier ist unser Lagerplatz. Und du wolltest unseren Pickbuben nach Birdwick Park bringen? Nicht nur den Pickbuben, auch diese rote Dame hier. Ginger? Nach Birdwick Park bringen? Warum das? Sie ist auch ausgerissen, gestern Nacht. Oh? Ich hatte es bald danach gemerkt und habe sie gesucht. Und wo fand ich sie? Oh? Ja. Auf der Wiese hinter dem Lagerplatz, friedlich grasend neben Black Beauty. Und da bin ich zu Serafina gegangen und hab sie gefragt, was ich davon halten soll. Und? Was hat sie gesagt? Sie sagte bloß, Pikbube und Karo Dame, die beiden gehören zusammen, Töchterchen. Aber deine Nummer, Lulu. Wie willst du die ohne Ginger machen? Ich muss mir einen neuen Partner suchen. Das wusste ich schon, als ich meinen Talisman zum zweiten Mal verloren hatte. Aber... Sieh mal, Lulu. Oh, Giorgio, ich könnte dir 100.000... Ach, nein... Jetzt ist es zu spät. Behalt ihn, Giorgio. Ein zweimal verlorener Talisman hat keine Kraft mehr. Aber wenn du Ginger reitest, gewinnt er seine Macht vielleicht zurück. So kam Black Beauty zu einer ebenbürtigen Freundin. Lulu hätte Ginger auch ohne Entschädigung an Black Beautys Seite auf Good Birdwick Park gelassen. So fest glaubte sie an die Bedeutung ihres verlorenen Talismans und an Serafinas Karten. George wollte nicht an diesen Humbug glauben, aber den Talisman trug er immer bei sich. Lulu war mit dem Zirkus irgendwohin in den Süden gezogen. Aber Black Beauty und Ginger sorgten für genügend frischen Wind auf Gut Birtwick Park.